SWR 2 Dschungel mit Christine Watti. Eigentlich ist das heute Abend schon ein fast schon denkwürdiges Desaster. Tja, dieser junge Mann sollte seinen Abend besser vor dem Radio verbringen, denn hier geht es jetzt gleich um Larry Levin, den besten DJ der Welt, den Superstar unter den New Yorker Disc-Jockeys Ende der 70er Jahre. Heute Abend sitzt er in seiner DJ-Kanzel in der legendären Paradise Garage und legt nochmal auf, 15 Jahre nach seinem Tod. Und sowas geht natürlich nur im Radio. Nach dem imaginären DJ-Set von Larry Levin drehen sich hier wieder die hauseigenen Dschungelplattenteller. Das wird dann so gegen kurz nach 22:30 sein. Mit dabei dann auch diese Dame. Das ist Vienna Teng, die eigentlich mal dachte, ihre Berufung als Informatikerin gefunden zu haben. Dann hat sich die junge Amerikanerin aber doch für die Musik entschieden. Das hat Mark Murphy schon vor vielen, vielen Jahren gemacht. Und kurz nach 22:30 hören wir in sein zweites Album rein, das er mit Till Brönner aufgenommen hat. Try to put me down. Well, it don't work. No, no. 'Cause I know how to steal time. Telling you, yeah, baby, that's the way it is. Mehr von Mark Murphy später und noch viele andere Musikschätze. Erstmal aber Paradise Garage, ein Hörspiel frei nach überlieferten, imaginierten und erfundenen Ereignissen von Steffen Irlinger. Erstes Bild, Brooklyn, New York. Irgendwann in den späten 60er Jahren. Vor einer Highschool im Norden von Brooklyn steht ein pinkfarbener VW Käfer. Laute Soul-Musik dringt aus dem Wagen. Auf seinem Dach tanzt ein etwa 16-jähriger Afroamerikaner. Er hat orange gefärbte Haare und trägt einen giftgrünen Overall, bei dem von den Knien aufwärts bis über die Hüfte Teile der Rückseite fehlen. Eine Gruppe Jugendlicher steht auf der anderen Seite der Straße und beobachtet die Szene. Der Tänzer dreht der Gruppe den Rücken zu, wackelt mit dem Hintern und beugt dabei den Oberkörper weit nach vorne. Schnitt. Wir sehen, wie der Tänzer vom Dach des Wagens springt und von 20 Jugendlichen mit Messern und Baseballschlägern verfolgt, die Straße runterrennt, stolpert und lachend über einen Gartenzaun klettert. Immer wenn ich diese lange dunkle Rampe hochgehe, habe ich das Gefühl, ich würde eine Landebahn entlang gehen. Ich warte irgendwie immer darauf, dass mir gleich ein Jumbo auf den Kopf fallen würde. Am Ende der Nacht hatte ich manchmal wirklich den Eindruck, ein Flugzeug wäre auf meiner Schädeldecke gelandet. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, wenn man reinkommt, ist hier gleich links die Bar, die mit Wandmalereien verziert ist. Ich glaube, das ist irgendwas Griechisches, Troja oder Hannibal oder so. Von hier aus hat man einen ziemlich guten Blick auf die DJ-Kanzel. Hier ist das Kino und wenn man durch das Kino hindurchgeht, kommt man dann auf die Dachterrasse und kann direkt auf die Tanzfläche sehen. DJ Hans Nieswand, Sommerfestival Köln 2006. Eigentlich ist das heute Abend schon ein fast schon denkwürdiges Desaster, weil es ja hier dieses schöne, tolle Sommerfestival ist, Summer of Music and Arts. Und die letzten Wochen waren prickelnd und total heiß und tropisch und alles war bestens aufgestellt. Und wir freuten uns auf eine großartige Disco-Nacht und vielleicht wird es auch noch eine großartige Disco-Nacht. Aber bis jetzt spricht alles eher so eine etwas traurige Sprache, weil der Strom immer ausfällt, weil es in Strömen regnet, weil viele Leute abgewandert sind. Und jetzt formieren sich hier gerade so die Reste. DJ Larry Levin. Paradise Garage, New York. Irgendwann. Ich kenne jeden Menschen in der Paradise Garage. Jeden Einzelnen. Manche mit Namen, bei manchen nur das Gesicht. Aber ich kenne sie alle. Und sie kennen mich. Viele kommen irgendwann im Laufe der Nacht zu mir und wünschen sich ein Stück oder sagen einfach nur Hallo. Die Menschen lieben mich. Sie verbinden schöne Zeiten mit mir. Viele von ihnen haben ihre Freunde und Lebenspartner in der Garage kennengelernt und ihre schönsten Abende hier verbracht. Manche haben auch nur auf der Toilette einen besonders geilen Fick gehabt und ich habe ihnen den passenden Soundtrack dazu geliefert. Wie auch immer, ich habe sie irgendwie glücklich gemacht und das vergessen sie nicht. Diese Erinnerungen sind auf ewig aneinander gekoppelt. Deshalb lieben mich die Menschen. Und deshalb kommen sie jedes Jahr am 20. Juli zu meinem Geburtstag. Hier hatte ich meinen ersten Auftritt. Es war intensiv. So viel Emotion, so viel Liebe. Ich weiß, ich höre mich an wie ein wandelndes Showbiz-Klischee, aber ich kann euch eins sagen. Wenn ich da auf die Bühne rausgegangen bin, habe ich immer einen kurzen Moment gewartet und die Atmosphäre und die Energie auf mich wirken lassen. Es war atemberaubend. Ich habe einfach nur da gestanden und ein- und ausgeatmet. 5 Jahre. Sie haben mir erzählt, dass ich 5 Jahre alt war, als ich meinen ersten DJ-Gig hatte. Es muss so eine Art Geburtstagsparty bei einem Nachbarkind gewesen sein. Sie haben mir den Plattenspieler auf einen kleinen Stuhl gestellt, weil ich sonst nicht drangekommen wäre. So hat es mir meine Mutter jedenfalls erzählt. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber so wird es wohl gewesen sein. Warum sollte meine Mutter sowas erfinden? Larry konnte dich als Tänzer zur totalen Ekstase bringen. Andererseits konnte er dich auch in die Frustration treiben. Manchmal passierte das alles zur gleichen Zeit. An manchen Abenden ist er einfach aus seiner DJ-Kanzel verschwunden und ist erst nach 20 Minuten wieder aufgetaucht. Manchmal hat er eine Stunde lang nur Dub-Reggae gespielt oder Filme gezeigt. Und wenn ihm danach war, hat er auch ein und dasselbe Stück 3 oder 4 Mal hintereinander gespielt. Einmal tanzte der ganze Laden, während Larry auf einem Schaukelpferd saß und auf einem Keyboard herumklimperte. Niemand hatte gemerkt, dass die Platte, die er begleitete, schon längst zu Ende war. Ich kann mich noch genau erinnern, wie er zum ersten Mal Life is Something Special von den Peach Boys gespielt hat, eine Eigenproduktion. Den ganzen Abend über hat er es hier und da mal kurz angespielt. Ein paar Takte hier, ein längeres Stück da, dann wieder minutenlang nichts mehr. Rein, raus, ging das den ganzen Abend, bis er dann irgendwann nach 2 Uhr morgens endlich den ganzen Track gespielt hat. Die Leute sind ausgerastet. Ein normaler Larry Levan-Mix dauerte ja sowieso schon 15 bis 20 Minuten. Und er hat es dann gerne mal auf 1 Stunde ausgedehnt, wenn ihm danach war. Manchmal hat er eine Platte auslaufen lassen und darauf gewartet, dass die Leute ihm applaudierten. Erst dann hat er ein neues Stück gespielt. Naja, oft genug ist es so, dass gerade die chaotischen Ausgangsbedingungen so eine besondere Situation erst erzeugen, wo der Feierwille dann oder der Feier-Überlebenswille besonders groß ist. Das kann hier schon sein, aber es ist schwer, sich eine Übersicht zu verschaffen, wie viele Leute eigentlich überhaupt noch hier sind. Also im Moment kommt es mir nicht gerade viel vor. Für mich war die Garage ein Kathedrale auch. Eine Kirche. Die Kirche der gefallenen Engel. Da sind 3000 Leute vor dir. 3000 verschiedene Persönlichkeiten. Alte Männer, junge Männer, alte Frauen aus Queens, junge Frauen aus der Bronx, schwule Latinos, schwule Latinos, schwule Leder-Latino-Boys aus Brooklyn und aufgetakelte Drag Queens aus Harlem. Und plötzlich wird das alles aufgehoben. Für einen kurzen, intensiven Moment wird aus diesen 3000 Fragmenten einer kaputten Stadt eine einzige gigantische Persönlichkeit, genau wie im Gottesdienst. Zweites Bild, New York Anfang der 70er Jahre. Wir sind in einem geräumigen Dampfbad an der Lower East Side. Es befinden sich ausschließlich Männer in den Räumlichkeiten. Die meisten von ihnen tragen Bademäntel, manche sind gänzlich unbekleidet. Kontinuierlich verlassen Gruppen von Gästen den Hauptraum und betreten einen der zahlreichen kleinen Nebenräume. Im größten Raum gibt es eine kleine Tanzfläche, auf der gerade eine Band ihr Equipment abbaut. An der Eingangstür dieses Raums steht ein afroamerikanischer Junge vor einer großen Schüssel. Er legt jedem neuen Gast eine pinkfarbene Tablette auf die Zunge und reicht dazu ein Glas Bowle. Manchmal verlässt er seinen Platz, um mit einem Feudel den Boden der Tanzfläche aufzuwischen. Na, es ist nicht das erste Mal, dass ich hier spiele mit Ujong. Oder überhaupt auf dem Festival. Und es ist so, dass es oben drüber, also im ersten Stock, wir befinden uns hier parterre und auch so halb draußen. Und oben drüber ist so ein richtiger Techno-Floor. Das heißt, dass wir hier unten so ein bisschen so eine Alternative bieten. Und die Idee eigentlich ist so erstmal so ein bisschen Disco und im Geiste des New Yorks der 70er Jahre zu spielen und sich dann vielleicht in die Zukunft und in die Gegenwart langsam vorzuarbeiten. You don't need these things if you know certain things. Wir kennen uns, seit wir 10 Jahre alt sind. Wir waren Messdiener in der St. Philip's Episcopal Church in Brooklyn. Wir nannten ihn immer Eierkopf, weil er, sein Kopf, der hatte so eine seltsame Form oder, na, deshalb eben Eierkopf. Er hat nicht viel geredet oder so, aber er hat dauernd irgendwelche Faxen gemacht. Er hatte einfach dauernd Ärger mit irgendwem und hat viel abgekriegt. Er konnte sich einfach nicht konzentrieren und hat andauernd vergessen, was er genau am Altar machen soll und so. Larry hing in den frühen 70ern immer mit diesen Leuten aus dem Fashion Institute rum. Die Mädels hatten nur zwei Sachen im Kopf. Tanzen und nähen und... Okay, da waren schon noch ein paar andere Sachen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das war seine Game. Die Mädels aus dem Fashion Institute of Technology. Donald Woods war dabei, Raymond Gills, Nathan Bush, noch ein paar andere. Ja klar, Shamarco. Shamarco war auch dabei. Shamarco und die anderen waren dann Teil dieser Voguing-Szene. Larry war Mitglied im House of Wong. Er war damals, glaube ich, mit Duchess zusammen. Duchess war eine Teilzeit-Drag-Queen und die Königin des House of Wong. Das House of Wong war in den frühen 70ern das größte und bedeutendste Voguing-Haus. Bei den Dragboards war sie immer diejenige, die den größten Applaus erhielt. Larry und Duchess sind damals zusammen in Brooklyn aufgewachsen und ich glaube, er hat ihr geholfen, ihre Kleider für die Shows zu nähen. Dann waren sie eine Zeit lang zusammen. Durch sie hat er, glaube ich, auch Frankie Knuckles kennengelernt. Ich glaube, da waren sie 15 oder 20 oder so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses ganze DJ-Ding ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist. Es kommt mir vor wie ein Laborexperiment, das unter kontrollierten Bedingungen gut angelaufen ist, bevor das Labor in die Brüche ging und das Experiment sich selbstständig machte. Einmal ist Larry am Plattenspieler eingeschlafen, als er das Playback für so eine Nachwuchskünstlerin einspielen sollte. Die hat sich wahnsinnig aufgeregt und Larry angeschrien und so. Es gab jedenfalls einen riesen Aufstand und er kommt hinterher zu mir an und sagt, worüber regt die sich eigentlich auf? Die kann doch froh sein, wenn die hier auftreten darf. Niemand sonst lässt eine Sängerin ohne Bühnenerfahrung einfach so auftreten. Wer glaubt die eigentlich, wer sie ist, diese Madonna? Ich weiß noch, wie ich einmal den Kopf aus der DJ-Kanzel stecke, um zu sehen, was auf der Tanzfläche passiert. Und irgendwie, die Anlage in der Garage hat eine wahnsinnige Kraft und ist voll aufgedreht und es ist also wahnsinnig laut. Und ich versuche also da rauszugucken und die Musik ist so laut, dass der Schalldruck meinen Kopf wieder nach hinten drückt. Kannst du mir das vorstellen? Drittes Bild. New York irgendwann in den späten 70er Jahren. Es ist Winter. Wir befinden uns im East Village und beobachten aus der Vogelperspektive, wie sich vor einem heruntergelassenen Rollgitter hunderte von Leuten in eine Schlange einreihen. Schneefall setzt ein. Viele von den Wartenden haben kurze Hosen oder Hotpants an. Andere wiederum tragen nichts außer einer Lederhose und einer Ledermütze. Es sind sehr viele Afroamerikaner, viele Latinos, mehr Männer als Frauen. Kamerafahrt. Wir sind innerhalb des Gebäudes und sehen einen großgewachsenen Afroamerikaner Mitte 20. Er steht auf einer Leiter und bastelt an einer überdimensionalen Discokugel herum. Der Raum ist leer. Nur eine kleine Gruppe von aufgeregten Menschen steht auf der Tanzfläche und redet auf den Mann auf der Leiter ein. Der Mann schüttelt den Kopf. Okay, man, you're gonna start off with the left foot first, tapping the left in place. Okay, we're going to follow this with a forward step about. Scheiße, das kann doch alles nicht wahr sein. Man ist jetzt der Lover von Michael. Michael Brody. Michael und ich haben uns mal sehr geliebt. Er hat die Garage finanziert und gebaut. Am Anfang haben wir beide sogar da gewohnt. Wir waren damals noch ein Paar und mussten Geld sparen, weil wir jeden Cent, den wir verdient haben, wieder in den Laden gesteckt haben. Es waren schöne Zeiten. Ich glaube, da war ich dem Glück sehr nah. Eine Zeit lang wenigstens. Später, als der Laden dann lief, haben wir uns getrennt. Und Michael ist in ein schickes Apartment in der Lower East Side gezogen. Ich nicht. Ich bin in der Garage geblieben. Ich brauchte keine Wohnung. Sie haben mir eine Dusche hinter der DJ-Kanzel eingebaut und das war's. Diese ganze Bedeutung des Tanzens ist in Deutschland viel geringer. Also entweder, also jetzt in einem ästhetischen Sinne. Ich treffe Larry also bei einem dieser Record-Pools. Zu der Zeit gibt es in New York Dutzende davon. Die DJs können da vorbeigehen und sich ihre Platten abholen. Ich bin mit meinem Freund Mario da. Wir, also Larry und ich, wir kommen so ins Gespräch und er sagt so zu mir, hör mal, ich bin auf der Suche nach einem Gebäude für einen Club. Naja, und ich hatte einige Tage davor im Village ein leerstehendes Gebäude gesehen. Weiß aber nicht mehr genau wo. Larry ist sehr interessiert. Also cruisen Larry, Shamarco, Mario und ich mit dem Auto durch das Village stundenlang, bis ich das Gebäude endlich wiederfinde. Es ist eine leerstehende Garage in der King Street. 84 King Street. Fred's King Street Parking Garage. Michael hat das Geld aufgetrieben und Larry hat es ausgegeben. Er und dieser Richard Long haben dann erstmal das Soundsystem aus der Reed Street da reingebaut. Erst war da also einfach nur eine Anlage in einem Raum inmitten einer riesigen leerstehenden Garage. Dann gibt es über Monate diese Construction Partys. Und mit den Einnahmen wird dann weitergebaut. Und Larry ist der Bauleiter. Er ist Bauleiter, DJ, Innenarchitekt, Personalchef, Tontechniker und was weiß ich noch alles. Öffnungszeiten, Licht, Personal, Getränkeeinkauf. Es gibt nichts, was Larry nicht abgesegnet hätte. Hier wird kein Klopapier angeschafft, das Larry Levan nicht persönlich begutachtet hat. Und als DJ hat er sowieso mehr oder weniger daran Freiheit. Ich weiß nur, wie er immer... Gegen Ende der 70er, Anfang der 80er war New York eine extrem aggressive Stadt. Es war die Hölle auf Erden. Jeder gegen jeden. Hyperaggressiv. Soziales Chaos. Die Stadtverwaltung war pleite und alles lief aus dem Ruder. 60.000 Menschen lebten auf der Straße. Es war ein furchtbarer Ort, schrecklich. Und da gab es da diese Oase. 84 King Street. Du bist dann da reinmarschiert und alle sind extrem höflich und nett zueinander. Eine krude Mischung an Leuten. Weiße, Schwarze, Latinos, Männer, Frauen. Naja, eigentlich sind da mehr Männer als Frauen, um ehrlich zu sein. Und dann sind da noch einige, von denen keiner so genau weiß, wo die eigentlich hingehören. If he found a song that he liked and he really loved it, he would play that record. Deep, serious, authentic. He's gone as far as playing a record 9, maybe 10 music times. Music that is deep, touches the soul. He'll play from beginning to end. He would pick that needle up and he would put it back at the beginning of it and go through. And the crowd would just go, you know, absolutely crazy every time he did it. We felt like he was directly addressing them via the music. While they were on the dance floor, they felt like it's almost like he had a spotlight. With the record and say, you. We went onto the dance floor. I heard these tweeters playing a song that sounded familiar to me, and suddenly the bass popped in, and my heart almost exploded through my mouth. And I felt like I saw God. I said, I belong here. Ain't no stopping us now. Now that we found love, what are we gonna do with it? I've got my education. You know, songs that really made people feel good about themselves. Larry wurde in kürzester Zeit berühmt. Er war der erste DJ, der bekannter war als der Club, in dem er arbeitete. Das hat dazu geführt, dass der DJ allgemein einen anderen Status bekam. DJs wurden plötzlich berühmt, fingen an, Platten zu überarbeiten, weil die Bosse der Plattenfirmen gemerkt haben, dass man eine Stange Geld verdienen konnte, wenn der Name eines bestimmten DJs auf dem Cover stand. Vor allem, wenn Larrys Name drauf stand. Die Leute liefen hinter ihm her, als wäre er eine Mischung aus Charles Manson und Jesus Christus. Er übte diese enorme Kontrolle über die Leute aus. Viertes Bild, New York in den frühen 80ern. Wir sind in einer Diskothek. Wir stehen auf der obersten Ebene und blicken auf die Tanzfläche. Der DJ, ein circa 30-jähriger Afroamerikaner, trägt ein rotes T-Shirt über einer Armeehose mit Camouflage-Muster. Er hat gerade dreimal hintereinander ein circa 10-minütiges Musikstück gespielt. Es kommt bei den Tänzern nicht gut an. Es hat einen seltsamen, schleppenden, kaum tanzbaren Groove. Viel langsamer als alle anderen Platten, die am Abend bisher gelaufen sind. Es ist keine Tanzmusik im engeren Sinn. Seit einer halben Stunde tanzt deshalb auch niemand. Die Stimmung ist mehr als schlecht. Der DJ spielt das Stück noch einmal. Tap, step, two, three, four, five, six. Remember, this is a disco dance. We have to get into this. Relax and make it funky. Make it now. represents the magnitude of force applied to a rotational system at a distance from the axis of rotation. The concept of the moment arm, the characteristic distance, is key to the operation of the lever, pulley, gear, and most other simple machines capable of generating mechanical advantage. It is possible to define moments for random variables more general than real values. To me, he was a superstar DJ, and he still is. Even when, you know, times were tough for him later on, he'd never ask for money. Sound, you know, all that had to do with Larry. Meine Frau war Barkeeper in der Paradise Garage. Sie hat auch schon in anderen Diskotheken gearbeitet und war einiges gewohnt. Sie kommt also irgendwann früh morgens nach Hause und erzählt mir um 5 Uhr morgens, mit welcher Sorgfalt die Kellner in der Garage die Mülleimer säubern. Die Kellner trugen die Mülleimer raus, leerten sie, wuschen sie aus, trockneten sie und setzten erst dann wieder einen neuen Müllbeutel ein. Für diese Kids war die Garage ein Tempel. Sie war ein heiliger Ort. Das waren verdammt nochmal nicht nur Mülltonnen. Es gibt ein eigenes Bankkonto für das Soundsystem. Wenn Larry meint, dieser neue Vorverstärker für $50,000 könnte die Soundqualität um 8 Promille steigern, dann wird das Ding gekauft. Und wenn er das Gefühl hat, die Boxen haben sich aufgrund der Vibration um 1 mm verschoben, dann wird die Musik gestoppt und er fummelt so lange an den Boxen herum, bis sie wieder exakt so stehen, wie er das für richtig hält. EQ, abbreviation of equalizer, a device. Einmal hat Larry mitten am Abend die Musik ausgemacht und alle Leute rausgeschickt. Ich meine, wir reden hier von mehreren tausend Menschen. Weil er das Gefühl hatte, die Disco-Kugeln seien staubig geworden. Für Larry zählten nur die ganz großen Gefühle. Alles musste immer groß, überdimensional und überwältigend sein. Ja, und er wusste auch, wie man das anstellt. Larry wusste, wie man andere Menschen glücklich macht. Larry spielte Release von Aline und die Leute, ich werde das nie vergessen, die Leute drehten vollkommen durch. Es war die ganze Zeit so, Release yourself. Und dann kam der Anfang von When Doves Cry. Und da war ein riesiger Bildschirm mit einer Taube drauf und man sah, wie die Taube immer aus dem Käfig wollte und dann hat er auf Pause gedrückt und zurückgespult. Und man sah dieses Tier auf dem Sprung in die Freiheit und dann wurde es wieder eingesperrt. Er hat das minutenlang durchgezogen bis zu einem Punkt, bis alle schrien, lass sie raus. Verstehst du? Lass sie fliegen. Fünftes Bild, New York, Anfang der 90er Jahre. Wir sehen eine DJ-Kanzel in einem überfüllten Club. Ein etwa 35-jähriger Afroamerikaner betritt den Raum und wird von dem DJ, einem ca. 20-jährigen Latino, herzlich begrüßt. Die beiden umarmen sich lange und innig. Dann tritt der Gast zurück und beobachtet die Szenerie aus dem Hintergrund. Es ist Peak Time und über hunderte von Tänzern bevölkern die riesige Tanzfläche. Nach einiger Zeit dreht sich der DJ um und bedeutet dem Gast näher zu treten. Flüstert ihm etwas ins Ohr und deutet mit beiden Armen zu den Plattenspielern. Der Gast schüttelt den Kopf, dreht sich um und geht. He wanted the garage to close on top, where it was successful. Wir waren viel unterwegs und haben uns Dutzende von neuen Locations angeguckt. Larry war nie mit. Irgendwann, das war, glaube ich, so im Sommer 87, rief Michael Brody dann eine Mitarbeitersitzung ein. Alle waren ganz aufgeregt, weil wir dachten, er würde uns sagen, wo die neue Paradise Garage entstehen sollte. Wir sind also alle giggelnd und lachend in diesen Raum hinter der DJ-Kanzel hineingestolpert. Aber Michael Brody sagte nichts von einer neuen Location. Stattdessen teilte er uns mit, dass der Club in 3 Monaten schließen würde und er uns helfen wolle, neue Jobs zu finden. Er sagte, er sei krank. Er habe nicht mehr die Kraft, weiterzumachen. Larry hat wortlos den Raum verlassen. Es war, als hätte ihm jemand den Stöpsel rausgezogen. Er hat natürlich immer noch aufgelegt und tingelte in der Zeit von einem Laden in den nächsten und wurde gut bezahlt. Ja, er wurde sogar sehr gut bezahlt. Like a love affair, you know, when you know that you've had the best love that you can ever possibly have in your life and it's over with, you know that you'll never get that again. Alle wollten den Garage Spirit haben und sie waren auch bereit, ordentlich Geld dafür hinzulegen. Aber wie kann man eine Atmosphäre kaufen? Wie kann man ein Gefühl kaufen? Die Clubbesitzer haben Larry nie verstanden. Sie haben überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Sie haben sogar versucht, ihn in die Musik reinzureden. Manche halten es für Kunst, wenn man mit den Plattenspielern irgendwelche Zirkustricks aufführt. Andere wiederum halten es für eine ganz große Sache, künstlich euphorisierte Menschen mit elektronischer Marschmusik zum Tanzen zu animieren. Ich aber sage euch, die größte Kunst besteht darin, ein Kollektiv aus Individuen in ihrem tiefsten Inneren zu berühren. Das können nicht viele. Die Leute sagen, dass ich das konnte. Ich konnte durch die Art, wie ich die Musik anderer Leute präsentiert habe, Menschen in ihrem Innersten berühren. Ich kann das nicht erklären. Ich weiß nicht genau, wie das vor sich ging. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe nie darüber nachgedacht. Bis zu dem Tag, an dem mir diese Fähigkeit irgendwie abhanden gekommen ist. Larry Levan war sowas wie der Patient Zero der DJ-Kultur. Er hat das DJing grundlegend verändert und in jeder Beziehung in eine andere Sphäre gehoben. Aber nach dem Ende der Paradise Garage ist der Faden gerissen, er hat die Kontrolle verloren. Einige Schlauberger werden sagen, dass eine gewisse Ironie darin liegt, wenn ein DJ die Kontrolle verliert. Aber vielleicht ist das auch gar nicht ironisch, sondern einfach nur traurig. Ich meine, wir reden hier von den 80ern. Wir reden hier von einer Zeit, in der die Wall Street boomt, die Immobilienpreise explodieren und alle nur noch Gordon Gekko sein wollen. Ich meine, Larry hatte immer schon endlos Studiozeit gebraucht, um seine Mixe fertigzustellen. Aber jetzt auf einmal fingen die Typen von den Plattenfirmen an, nachzurechnen. Larry was ill all the time. Like either coming up or coming down. Viele seiner Freunde starben in dieser Zeit. Michael Brody starb kurz nach dem Ende der Paradise Garage. Keith Haring starb. Im Grunde starb fast jeden Tag jemand, den wir kannten. Und die, die nicht krank oder tot waren, Leute wie Frankie Knuckles, flogen als hochbezahlte DJ-Superstars durch die Weltgeschichte und machten Remixe für Madonna und Michael Jackson, während er... Ich traf ihn in dieser Zeit zufällig auf der Straße. Er sah aus wie ein Gespenst. Ich blieb stehen. Er lief an mir vorbei, als hätte er mich nicht gesehen. In diesem Moment hatte ich Tränen in den Augen. Als ich weiterging, klopfte mir jemand auf die Schulter. Es war Larry. Er sagte, mach dir keine Sorgen, Danny, es ist alles okay, mir geht es gut. Dann drehte er sich um und ging. Die Leute sagen, ich habe der Welt irgendetwas gegeben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoffe, dass es so ist. Ich wünschte, es wäre so. Denn das würde heißen, dass die Paradise Garage weiterlebt. Überall da, wo Menschen gemeinsam mit anderen in der Nacht dem Schönen begegnen. Und sei es auch nur für einen flüchtigen Moment in einer kaputten Umgebung, während zur selben Zeit am selben Ort ein Mensch mit dem Kopf in seiner eigenen Kotze aufwacht. Das Erhabene und das Profane, untrennbar verknüpft. Ja, ich glaube, das ist das Vermächtnis der Paradise Garage. Und da ist Musik, da sind Träume, und da sind Hoffnungen, Momente und Liebe. Das ist es, woran sich die Leute erinnern. Klar hätte ich es auch besser machen können. Vielleicht hätte ich es sogar besser machen müssen. Aber ich war der Erste. Ich wusste es nicht besser. Es ist nicht immer leicht, der Erste zu sein. Aber ich glaube, ich habe getan, was ich konnte. Vor kurzem habe ich von 13 bis 14 Uhr nachmittags an einem Donnerstag gespielt für einen Mobilfunkanbieter. Und zwar habe ich für die Mitarbeiter des Anbieters gespielt in deren Mittagspause. Also ich stand in einem leeren Raum, also irgendwie in der Lobby, und um Punkt 13 Uhr kamen 500 Leute rein. Dann habe ich drei Lieder gespielt, dann sind alle Leute so. Und während ich da stand, dachte ich auch, das ist irgendwie total falsch. Where is that driving music, man? Where is that driving music man who used to wail out back? Never knew where he came from. Could have been a castle or a shack. He had a priceless song to sing. His music tell you where he's been. Sechstes Bild, Brooklyn, New York in den mittleren 50er Jahren. Wir sehen einen kleinen Jungen afroamerikanischer Abstammung, er ist ungefähr 3 Jahre alt und hat einen rosa Strampelanzug an. Er sitzt auf einem hölzernen Schaukelpferd und lacht. Im Hintergrund läuft laut Musik. Wir sehen ein Cover, A Love Supreme von John Coltrane. Eine ältere Frau kommt in den Raum und macht die Musik leiser. Das Kind fängt an zu weinen. Thank you. Larry Levan wurde am 20.07.1954 als Lawrence Philpott in Brooklyn, New York geboren. Er starb am 8.11.1992 im Beth Israel Hospital, New York. Von 1977 bis 87 war er der DJ in der Paradise Garage in New York City. Er wurde 38 Jahre alt. Paradise Garage, ein Hörspiel frei nach überlieferten, imaginierten und erfundenen Ereignissen von Steffen Irlinger. Mit Hüseyin Çirpiçi als Larry Levan und Bernhard Schütz als Erzähler. In weiteren Rollen Angelika Bartsch-Weiß, Axel Gottschick, Walter Renneisen, Pierre Schrady, Leopold von Verschur und Gustav Peter Wöhler. Technische Realisation Olaf Bettinger, Regieassistenz Michael Okrisek, Regie Thomas Wolferts, Redaktion Katrin Zipse.